بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قلت إن شاء الله لازم في ضمطتنا حديث، لأنه حديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أزكت بشكل حديث اسمه فغابش إما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أبو عبد الرحمن بس تبين عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبي غشت دستقفيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كزاكت الإسلام ist auf fünfen aufgebaut, dem Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Gesandter ist, dem Verrichten des Gebetes, dem Entrichten der Zakat und dem Pilgern zum Haus und dem Fasten im Monat Ramadan. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Wir haben über einige wesentliche Elemente beim letzten Mal schon gesprochen, weil letztes Mal, das war der Hadith von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, wo Jibril alayhi salam ungefähr drei Fragen gestellt hat dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam: Was ist der Islam? Was ist der Iman? Was ist Ihsan? Und wann ist die Stunde? Und dann hat er noch gefragt, wann sind die Vorzeichen der Stunde? Und da hat er auch diese fünf Arkan beinhaltet. Deswegen gehen wir hier auf bestimmte andere Elemente ein. Dieser Hadith unterscheidet sich in ein paar Punkten von dem letzten Hadith. Zunächst einmal erkennen wir, wir haben letztes Mal gesagt, wir haben zwei Begriffe kennengelernt. Einmal der Islam und einmal der Iman. Und wir haben gesagt, dass Islam und Iman zwei Begriffe sind, die je nachdem, wie sie vorkommen in den Texten, haben sie andere Bedeutung. Also der Islam normalerweise ist das gleiche wie Iman, weil kein Mensch kann Muslim sein, wenn er nicht auch gläubig ist. Und kein Mensch kann gläubig sein, Mu'min sein, wenn er nicht Muslim ist. Aber wenn wir das genauer betrachten, oder besser gesagt, wenn diese beiden Begriffe in einem Text zusammen, das ist gleichzeitig auftauchen, dann hat der Islam eine Bedeutung, die sich unterscheidet von dem Begriff Iman. Wir haben gesagt, dass wenn der Islam und der Iman gleichzeitig in einem Kontext vorkommen, dann bedeutet der Islam diese, diejenigen Handlungen, die äußerlichen Handlungen. Und der Iman bezieht sich auf das Innere. Aber wie gesagt, das eine kann man vom anderen schlecht trennen in der Praxis, weil was bringt dich denn dazu zu beten, auch wenn niemand dich sieht? Das ist der Iman, den du in deinem Herzen hast. In diesem Hadith kommt der Begriff Iman nicht vor und deswegen wissen wir, dass sowohl Islam als auch Iman hier mit gemeint ist. Iman, liebe Geschwister, sprachlich bedeutet etwas für wahr halten. Das heißt, der gläubige Mensch ist derjenige, der etwas Bestimmtes für wahr hält. Aber in der Religion bedeutet das mehr oder es ist spezifischer. Iman bedeutet, wie wir im Hadith von Jibril letzten Hadith mitbekommen haben, Iman bedeutet, wer weiß es noch? Ja, die sechs Iman-Inhalte. Das sind die wesentlichen Iman-Inhalte. Alles, was sozusagen noch hinzukommt. Wir glauben im Detail natürlich mehr als nur an diese sechs Sachen, aber die sind letztendlich alle auf diese sechs Säulen, wie man sie nennt, zurückzuführen. Das sind die wesentlichen sechs Elemente. Wenn eines dieser Elemente fehlt, dann kann eine Person kein Mu'min sein, weil die einen hängen auch vom anderen ab. Du kannst nicht an Allahs Buch glauben und gleichzeitig leugnest du die Existenz der Engel. Oder du leugnest, was Allah über die Engel im Koran gesagt hat. Das geht nicht. Du kannst auch nicht an den Koran glauben und an die Djinn nicht glauben. Die Djinn sind auch eine Schöpfung Allahs, die Allah im Koran erwähnt hat. Obwohl das nicht zu den sechs Sachen gehört, aber es ist trotzdem ein unbedingter Bestandteil der Religion. Das heißt also, eine Person kann nicht Muslim sein, wenn sie nicht an das glaubt, was im Koran steht. Das gilt natürlich generell. Generell. Wenn ich dich fragen würde, Das heißt, glaubst du an den Koran, sagst du ja, du glaubst an den Koran. Aber wenn ich speziell im Detail fragen würde über eine bestimmte Angelegenheit, die Allah im Koran erwähnt hat, die eindeutig ist, aber du kennst diese Ayah nicht und du hast nie darüber gelesen und niemand hat dir darüber etwas gesagt, dann kann es sein, wenn ich dich frage, glaubst du an das, sagst du, ich weiß nicht. Glaubst du an das, sagst du, ich weiß nicht. Oder du kann sein, du verwirfst es sogar. Kann sein, du verwirfst es, obwohl es im Koran drinsteht. Deswegen, die Lösung oder dieses Rätsels ist, dass wir Menschen, wir glauben prinzipiell an diese Sachen. Das heißt, wir glauben, wir sagen, oh Allah, wir glauben an alles, was du in deinem Buch gesagt hast. Egal, ob wir es kennen oder ob wir es nicht kennen. Ja? Und dann im Detail, wenn du gefragt wirst, musst du sagen, Allahu A'lam, ich weiß es nicht. Ja? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Hadith, der unterscheidet sich von dem von letzten Woche, dass er gesagt hat, hier, der Islam ist aufgebaut. Im ersten Hadith heißt es, der Islam bedeutet, dass du bezeugst und so weiter. In diesem Hadith heißt es, der Islam ist aufgebaut. Das zeigt auch wieder, dass der Islam, der Iman hier beides mit inbegriffen ist. Ja? Weil wenn wir sagen, der Islam äußerlich sind diese fünf Säulen, das ist richtig. Das sind prinzipiell, musst du diese Sachen erledigen, dann bist du Muslim. Aber hier in diesem Hadith ist nicht die Rede von Iman. Also es muss im Islam drinstecken. Wie kann sie im Islam drinstecken und dann wird sie genauso definiert wie im anderen Hadith vor? Das kann nicht sein. Deswegen in diesem Hadith ist sie nicht genauso definiert. In diesem Hadith ist der Islam definiert als, dass der Islam aufgebaut ist auf fünf heißt es. Man sagt fünf Säulen, fünf Eckpfeiler, wie auch immer. Und das zeigt eben, dass niemand kann sagen, ich mache diese fünf Sachen und dann bin ich Muslim bei Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem Leben, du gehst als Muslim zweifellos. Jeder Mensch, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Muhammad ist der Gesandte Allahs und der betet in die Richtung, die wir beten, wir bezeugen, dass er Muslim ist. Aber du kannst nicht sagen, bei Allah subhanahu wa ta'ala gilt ich auch als Muslim. Das würde ja bedeuten, du würdest dir selbst das Paradies versprechen. Das weißt du ja nicht. Deswegen kann niemand kommen und sagen, Alhamdulillah, ich bete und faste und das war's. Und ich mache meine Pflichten. Nein, weil es gibt noch mehr als das, wie im Hadith von Jibril. Diese fünf Säulen beinhalten nicht den Iman an den jüngsten Tag. Aber indirekt schon, weil er gesagt hat, der Islam ist aufgebaut auf den fünf Säulen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Gott bedeutet auf Arabisch Ilah. Das ist genau die Übersetzung von Gott, Ilah. Was bedeutet es laut Wörterbuch im Deutschen Gott? Laut Wörterbuch im Deutschen bedeutet Gott das angerufene Wesen. Das angerufene Wesen. Das heißt, zu dem du Dua machst auf Deutsch oder auf Arabisch. Und auf Arabisch genau das gleiche. Ilah ist derjenige, den man anbetet. Das ist die Bedeutung. Jetzt gibt es im Koran, steht aber drin, dass es andere Götter gibt außer Allah. Was machen wir jetzt? Sagen wir, das eine sind die falschen Götter und der eine ist der wahre Gott. Also wissen wir, dass die Bedeutung von dieser Eier nicht sein kann. Offensichtlich, es gibt keinen Gott außer Allah. Also wenn man es genau betrachtet, weil es gibt verschiedene Götter. Götter im Sinne von, laut Definition, angerufene Wesen, gibt's viel. Aber was wir meinen, wenn wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, ist, dass wir der Meinung sind, dass es nur einen gibt, der es würdig ist, angebetet zu werden. Das heißt, es gibt nur einen, der das Recht darauf hat, angebetet zu werden. Nur einer ist anbetungswürdig, nur einer verdient es. Alle anderen, die gibt es zwar, aber die verdient es nicht. Und deswegen sind sie falsche Götter. Genauso wie man 50-Euro-Schein hat, dann gibt es falsche 50er. Was sind falsche 50er? Was? Blüten. Blüten? Blüten. Blüten? Blüten. Blüten. Du meinst Blüten von der Blume oder was? Sorry. Also das ist Falschgeld. Okay? Das ist also sozusagen nachgedruckt. Ja? Und genauso gibt es das auch bei den Göttern, gibt falsche Götter. Ja. Entweder weil diese Menschen sich selbst zu Göttern ernannt haben, wie zum Beispiel Menschen, die anderen vorschreiben, was Religion ist und was nicht Religion ist, ohne einen Beweis dafür zu haben. Jemand sagt, das ist gut, das ist halal, das ist haram, das darfst du nicht. Aber hat aber keinen Beweis. Er hat keinen Beweis vom Koran dafür. Er hat keinen Beweis von der Sunna des Propheten Fasan dafür. Und er sagt, er schreibt das trotzdem Allahs Religion zu. Oder er schreibt das trotzdem Islam zu. Und dann diese Person hat sich selbst zu Gott erhoben. Oder Pharaon hat das auch gemacht. Er hat auch den Menschen vorgeschrieben, was sie zu tun haben. Also hat den Menschen vorgeschrieben, dass sie ihn anbeten sollen. Oder die Menschen machen aus ihm einen Gott. Wie im Fall, ein klassisches Beispiel, Isa, a.s. und der Uzair. All diese Menschen und auch andere wurden zu Göttern von den Menschen selbst erhoben und man hat ihnen eine Stellung gegeben, die ihnen nicht zusteht. Also sie werden angebetet, ob wir wollen oder nicht. Jesus wird angebetet. Maria wird angebetet, a.s. Und auch viele andere Menschen, Heilige, sogenannte heilige Menschen, werden angebetet. Von den Christen werden bestimmte Personen angebetet, damit sie das Haus schützen und so weiter und so fort. Das ist Anbetung. Und deswegen, per Definition, sind die Christen Götzendiener. Oder besser gesagt, Polytheisten. Polytheisten sagt man, Theisten, sie glauben an Gott, aber Poly heißt viel, also sie glauben an viele Götter. Ja? Per Definition. Fragst du heute einen Christen, an wie viele Götter glaubst du, sagt er an einen. Okay, aber das stimmt nicht laut seinem Duden. Laut seinem Duden, das durch, in Klammern, das Zauberwort angerufene Wesen, also das angerufene Wesen, das zu dem Dua macht. Gibt's viel. Also ist es schon mal der erste Punkt, an dem wir uns von ihnen unterscheiden, das ist der wesentlichste Punkt. Ja. Also es gibt viele, aber es gibt nur einen wahren Gott, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Also es ist kein Vergehen, wenn man das Wort Ilah im Deutschen mit Gott übersetzt. Aber manche Leute übersetzen das Wort Allah mit Gott. Das ist falsch, weil Allah ist ein Name. Allah ist ein Name. Und du sollst nicht den Namen übersetzen. Du kannst nicht einen Namen übersetzen, das geht nicht. Stell dir vor, einer heißt Abdullah. Und du sagst, und du übersetzt dann im deutschen Text, anstatt Abdullah hat gesagt, dass der Diener Allahs hat gesagt. Wer soll denn das sein? Das ist nicht mehr bekannt. Oder es ist ein sogenannter Herr Schwarz. Übersetzt du ins Englische, sagst du Mr. Black. Dann weißt du nicht mehr, wer das gemeint hat. Der Mann heißt Schwarz. Kannst du nicht übersetzen. Deswegen auch die Namen Allahs, die bleiben so, wie sie sind. Die kann man vielleicht der Einfachheit halber kann man die Bedeutung des Namens erläutern. Kann man machen. Aber einen Namen zu übersetzen macht keinen großen Sinn. Weil dann weiß man nicht mehr, wer damit gemeint ist. Außerdem, manche Leute sagen für die Da'wah, es ist besser, wenn man statt Allah lieber Gott sagt. Das kommt natürlich, also vielleicht lässt sich darüber streiten, aber wenn man Koran übersetzt, geht das nicht. Koran übersetzt geht das nicht. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mit Nicht-Muslimen rede, wenn ich merke, dass das Wort Allah bei ihm vielleicht eine Wand aufbaut, vielleicht kann ich dann sagen, ich lasse den Namen beiseite und verwende einen anderen Begriff, mit dem wir alle einverstanden sind. Aber wenn ich übersetze, kann ich das nicht machen. Und der Name Allah, muss man auch den Leuten dann erklären, ist der Name Gottes, sein eigener Name. Und du kannst auch die arabischen Juden und Christen, wenn du dich mit ihnen unterhältst, werden sie auch den Begriff Allah verwenden. Ich weiß, ist es in Eritrea anders? Die gleiche, sagst du, ja? Also die arabisch sprechenden dort. Habt ihr arabisch sprechende Christen dort überhaupt? Nein. Habt ihr keine? Kennst du arabisch sprechende Christen? Bei uns nicht, aber Nachbarländer. Nachbarländer. Aha. Und was sagen sie zu Gott? Welchen Namen? Sagen auch Allah. Welche Länder meinst du jetzt? Ägypten, Libanon. Ja. Das ist die Sache, ja. Deswegen ist es eine Sache von, also dass man es den Leuten erklärt. Weil viele Leute wissen das nicht. Wenn du mit Christen sprichst, die arabisch sind, dann hast du es in dieser Hinsicht einfacher. Aber das ist auch der einzige Aspekt, wo du es wahrscheinlich einfacher hast. Dann bezeugst du, wenn du sagst, natürlich, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dann bezeugst du in allererster Linie, dass jegliche Form der Selbsterniedrigung, jegliche Form des Gottesdienstes, egal welche Form es ist, egal ob es das Fasten oder ein Nadr oder das Opfer oder das Vertrauen oder ob es die Liebe oder die Genosse, alles gilt für Allah subhanahu wa ta'ala auf die vollkommenste Art und Weise. Und du kannst, darfst in keinster Weise einen Gottesdienst jemandem anderen widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, auch nicht teilweise. Weil teilweise wäre ja genau der Begriff Schirk und würde dem widersprechen. Wir haben zwei Aspekte des Tawhid in dieser Shahada. Einmal der Tawhid in Bezug auf Allah und einmal der Tawhid in Bezug auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der erste, den habe ich bereits erläutert und gesagt, Tawhid bedeutet auf Arabisch zu einem machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala als einen betrachten bedeutet, ihm alle Rechte alleine zuzuschreiben, die ihm alleine gehören. Und daraus ergibt sich automatisch die anderen Aspekte des Tawhid. Weil die Gelehrten, sie haben, wenn sie, als sie den Koran untersucht haben und gelesen haben und analysiert haben und die Sunna auch, haben sie gesehen, dass egal welches Recht Allahs beschrieben wird im Koran und in der Sunna, ist immer zurückzuführen auf, entweder es geht um die Anbetung Allahs, oder es geht um eine seiner Namen und Eigenschaften, oder es geht um Allahs alleinige Herrschaft. Und die alle drei Dinge hängen unmittelbar miteinander zusammen. Weil guck mal, das Resultat von diesen dreien ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala allein einbetest. Okay? Aber warum? Ja, logischerweise, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher von Himmel und Erde ist. Und weil er alle versorgt. Und es gibt niemanden, der versorgen kann außer er. Und weil ihm alles gehört. Es gibt niemanden, der etwas gehört außer ihm. Und so weiter und so fort. Das heißt, er ist der absolute alleinige Herrscher. Welchen Sinn macht es dann, jemandem anderen zu dienen außer Allah? Dann noch einen Schritt zurück. Woraus ergibt sich das wiederum? Weil er die vollkommensten Eigenschaften hat. Weil er die vollkommensten Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass er alles weiß. Weil er alles weiß, ist er alleinige Herrscher. Wie will ihm jemand überzwingen, wenn er alles weiß, subhanahu wa ta'ala? Und wenn er, subhanahu wa ta'ala, allmächtig ist und alles macht, was er will, und es gibt niemanden, der ihn jemals bezwingen könnte, und es gibt niemanden, der ihn jemals besiegen könnte, wenn das seine Eigenschaften sind, subhanahu wa ta'ala, deswegen ist er der alleinige Herrscher. Und deswegen beten wir ihn alleine an. Und deswegen ist jegliche Art von Anbetung von anderen ungerecht und unfair und völlig fehl am Platz. Völlig fehl am Platz. Dann bezeugen wir, dass Muhammad der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dann ist das das ist der zweite Aspekt, der zweite Tawhid-Aspekt dieser Shahada, wenn man so sagen mag. Und zwar geht es hier um Tawhid al-Ittiba' auf Arabisch. Tawhid al-Ittiba' bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Einzige ist, dem wir folgen. Der Einzige ist. Es gibt keinen Menschen, egal wie hoch angesehen er ist und egal wie viel Wissen er hat und egal welchen Stand und welche Liebe wir zu ihm verspüren, dem wir folgen müssen, bedingungslos in allem, was er sagt, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass er einem anderen Menschen folgen muss und etwas tun muss, was jemand anderes sagt, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, speziell natürlich gemeint ist bestimmte Gelehrte. Wenn jemand das Gefühl hat, er muss einem bestimmten Gelehrten folgen, und wenn er nicht auf ihn hört, was er sagt, dann ist er ein Sünder, ja, weil er der Gelehrte ist, dann widerspricht er diesem Aspekt des Tawhid. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Einzige, dem man nicht widersprechen darf. Und deswegen kennt ihr sicherlich die bekannte Aussage von Malik ibn Anas, rahimahullah, der Imam von Medina, wo er gesagt hat, die Aussage jedes Menschen kann verworfen werden, außer die Aussage desjenigen, der sich in diesem Grab befindet. Und er hat dann auf das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Insofern, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas entscheidet und sagt, dann hat kein Mensch das Recht, dem zu widersprechen, sondern du sagst, ich höre und gehorche. Genauso wie wenn Allah es sagt. Bedeutet das, dass wir unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam vergöttern, wie die Christen es gemacht haben, auf die Stufe Gottes stellen, nein. Sondern das machen wir, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagt, dann macht er das nicht aus eigenem Willen, sondern er macht das, weil Allah es ihm eingegeben hat. Und auch die Sunna, glauben wir, dass die Sunna, fest glauben wir daran, dass die Sunna eine Eingabe ist, eine Eingebung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Wo hätte denn Prophet sallallahu alaihi wasallam wissen können, was Allah meinte, wenn er etwas sagte? Wo hätte denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die detaillierten Gesetze der Zakat uns mitteilen können, die wir auch schon teilweise gelernt haben, wenn Allah ihm das nicht gesagt hätte? Von so und so viel, bis so und so viel Schafen gibst du so viel ab und von so und so viel bis so und so viel gibst du so viel ab. Wie hätte der Prophet das wissen können? Es gibt noch ein, was ist, mehrere eindeutige Hadithe. Einer davon ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei unterhaltet unter anderem bei Sunan Abi Dawud, er kam bei einem Händler vorbei und dieser Händler, der war, hat sowas wie Obst, offensichtlich waren es wie Trauben oder Datteln, verkauft. Und dann hat er mit ihm sich kurz unterhalten, wie er da vorgeht mit dem Verkaufen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm eingegeben, und das ist der entscheidende Satz, das ist, Allah hat ihm dann eingegeben, er soll seine Hand mal reinstecken in die Trauben oder in die Datteln tiefer reinstecken. Und dann hat er sie reingesteckt und dann hat er seine Hand ist dann feucht geworden. Unten feucht geworden. Warum? Weil das Gute war oben und das Faule war unten. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man rasha falaysa minna. Wer betrügt, gehört nicht zu uns. Deswegen wissen wir aus diesem Hadith und auch aus anderem, dass die Sunna eine Eingebung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Also zweifellos glauben wir daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagt, hat das die gleiche Stufe, wie wenn Allah es gesagt hätte, wenn er es in einer anderen Religion sagt, logischerweise. Das ist ja natürlich, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja ein Mensch. Und es kann sein, dass er in bestimmten Situationen etwas sagt als Mensch und nicht als Prophet. Okay? Dann natürlich ist das keine Sache, in der wir ihm folgen müssen. Aber, das ist, aber prinzipiell, der Prophet, wenn er über den Islam spricht, über Halal, über Haram spricht, dann spricht er natürlich als Gesandter Allahs. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, über ihn sagte Allah im Koran, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Eindeutiger Vers aus dem Koran, der eindeutige Ayah aus dem Koran, dass das Gehorsam, wer Allah gehorcht, wenn er gehorchen will, er muss dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen. Deswegen, wenn jemand jetzt kommt und sagt, Koran ist für mich an allererster Stelle und an zweiter Stelle kommt die Sunna, das passt nicht. Weil die Sunna ist doch die Erläuterung des Koran. Wie willst du die Erläuterung? Natürlich machst du die von der Reihenfolge, du liest Koran und dann guckst du, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu zu sagen hat. Das ist schon klar. Aber du kannst nicht sagen, ich gucke erst im Koran und wenn ich dann eine Lösung gefunden habe, gucke ich nicht weiter. Nee. Allah sagte, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Das heißt, wir haben zu dir die Ermahnung abgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen abgesandt wurde. Und deswegen, der Prophet, seine Aufgabe war es, das Ganze fortzumachen. Und deswegen geht man in die Irre, vollkommen in die Irre, wenn man anfängt zu sagen, Koran ist für mich kein Zweifel, aber Sunna, naja, da wäre es. Dieses Naja kommt natürlich von Leuten, die überhaupt keinen Einblick haben in die Sunna. Ja? Wenn jemand natürlich überhaupt nicht weiß, was er meint mit dem Begriff Sunna, wo guckst du überhaupt nach, wenn du jetzt wissen willst, was die Sunna ist? In welchem Buch? Wenn du keinen Überblick hast, natürlich der Mensch, sein größter Feind ist seine Unwissenheit. Sein größter Feind ist seine Unwissenheit. Und dann müssen wir noch eine Sache draufpacken, die ganz entscheidend ist und wichtig ist. Damit nicht die Leute kommen und sagen, dass ihre Meinung den, erzählen, wie sie wollen. Und der eine kommt und sagt dies, der andere kommt das. Und der andere sagt, das im Islam gibt es nicht. So als hätte er so alles gelesen und sagte plötzlich, das gibt es nicht im Islam. Und der Nächste sagt, doch, das ist Teil der Religion, weil ich habe das so gelernt. Ja, oder ich bin damit aufgewachsen in meiner Familie. Oder wir machen das so in unserem Land, deswegen ist es Islam. Damit nicht jemand solche Ausdrücke von sich lässt, machen wir einen dritten Regler. Was ist der dritte Regler? Ijma. Ijma' auch, aber noch allgemeiner. Ijma' ist schon sehr spezifisch. Ha? Nee. Ihr wollt ja Beweisquellen haben oder was? Nee, ist gut. Du willst wissen, was deine Religion sagt. Was ist Islam? Erst ist der Koran. Wunderbar. Dann wieder als zweites die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So, jetzt kommt einer und sagt, ich bin der Meinung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das und das gesagt hat, er meinte damit das und das. Und du sagst, nee, ich bin anderer Meinung. Ja, und jetzt? Hat jeder seine Meinung, geht nach Hause. Welche Gelehrten? Welche Gelehrten? Die Sahaba. Aha, sehr schön. Das heißt, die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sie sind der dritte Regler. Weil sie waren mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zusammen. Und sie sind prinzipiell Menschen wie du und ich. Und sie haben, wie sie es verstanden haben, das ist der Islam. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, du verstehst anders als die Sahaba, sagen wir, du bist irregeleitet. Irre. Vollkommen. Warum? Weil Allah im Koran sagt, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah sagte, wer dem Gesandten zuwiderhandelt, nachdem ihm klar geworden ist, was die Rechtleitung ist, und er folgt einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen. Diese Aya hat gesandt worden früher. Als wer da war, die Sahaba, das waren die Gläubigen, niemand anderes als sie. Wer einen anderen Weg folgt als den Weg der Gläubigen, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ, dem werden wir das zukommen lassen, dem er sich zuwendet, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, und wir werden ihn in die Hölle eingehen lassen. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, wie übel ist der Aufenthalt. Deswegen haben wir diese drei Regler. Und jetzt kann niemand mehr sagen, wir sind der Meinung, dass so und so und so, und die Islam ist das und alles. Wenn wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dann bezeugen wir, dass alles, was er gesagt hat, wahr ist. Und es gibt keinen Zweifel in dem, was er gesagt hat. Und sobald uns etwas authentisch überliefert worden ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sind wir verpflichtet daran zu glauben und das zu bestätigen, dass das die Wahrheit ist. Und wir haben kein Recht daran zu zweifeln. Und wenn wir etwas nicht verstehen, dann sollen wir unserem Verstand vorwerfen, dass er es nicht verstanden hat. Weil wenn es vom Propheten kommt, sallallahu alaihi wasallam, und er ist der Gesandte Allahs, und es ist eine Eingebung von Allah, dann muss, wenn du es nicht verstanden hast, oder du denkst, es gibt einen Widerspruch zwischen der Aussage des Propheten und einer anderen Aussage, oder du denkst, es gibt einen Widerspruch zwischen zwei Versen, oder einen Widerspruch zwischen einem Vers und einer Aya und einem Hadith, dann musst du dir selbst vorwerfen, dass du nicht das nötige Wissen hast, um diese Sachen bei dir in Einklang zu bringen. Aber sei nicht wie andere Menschen. Es gibt Menschen, die machen es anders. Es gibt Menschen, die sagen klipp und klar, wenn ich einen Hadith habe und der Hadith widerspricht meinem Verstand, dann verwerfe ich den Hadith. Welche Sekte ist dafür bekannt? Mu'tazila. Die Mu'tazila, sie prinzipiell ihren Verstand vor jegliche Überlieferung setzt. Das ist eine Katastrophe. Weil dadurch verwerfen sie bestimmte Hadith, die sie nicht verstehen können. Aber andere haben sie verstanden. Nur weil sie nicht verstanden haben, heißt nicht, andere haben sie nicht verstanden. Ja? Und stell dir mal vor, du machst das mit den Versen aus dem Koran auch. Warum machen wir es dann nicht mit den Versen aus dem Koran? Wisst ihr warum? Weil sie wissen, das dürfen sie nicht. Weil sie wissen, es kommt von Allah. Und wenn man einen Vers vom Koran leugnet, hat man ein großes Problem. Aber mit der Sunna, warum machen sie es da? Weil, wie gesagt, sie sagen, ja, es gibt authentische Hadithe und weniger authentische Hadithe. Und sie machen die Authentizität abhängig von ihrem Kopf. Und das ist falsch. Die Authentizität ist nicht abhängig vom Kopf, sondern es ist abhängig von der Vertrauenswürdigkeit der Belieferer. Und Allah sagt im Koran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Wenn zu euch, glaubt, wenn zu euch ein Frevler kommt mit einer Nachricht, dann vergewissert euch. Was bedeutet das? Das bedeutet, ja, warum müssen wir uns vergewissern? Weil er Frevler ist. Der Prägelein der Religion ist nicht vertrauenswürdig. Ist doch logisch. Wenn wir den Frevler, ein Frevler ist jemand, der Sünden begeht. Gemeint ist aber, also bei Definition, jemand, der große Sünden begeht oder auf kleinen beharrt. Von kleinen nicht ablässt. Das ist ein Frevler, vor allem Fasik. Und wenn eine Person Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber so verhandelt, sich ihm gegenüber benimmt, dann müssen wir vorsichtig sein, wenn es um die Religion geht, wenn er uns über die Religion was sagt. Warum, wenn es um Allah geht, sozusagen sündigt er. Und Allah hat das größte Anrecht darauf, dass man ihm gegenüber nicht zuwiderhandelt. Wie sollen wir ihm dann jetzt noch vertrauen, wenn es um uns geht? Leute, die wir sehen nicht alles, was er macht. Wir werden nicht mit ihm abrechnen, wir werden ihn nicht belohnen, nicht bestrafen. Wir können über ihn überhaupt keine Gewalt ausüben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns gegenüber leichtsinnig ist, noch viel größer. Deswegen wird die Nachricht oder die Überlieferung eines Frevlers verworfen. Das bedeutet automatisch, dass wenn jemand nicht so ist, müssen wir seine Nachricht akzeptieren. Müssen wir akzeptieren, was er gesagt hat. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat auch nicht mehr als einen Gesandten und einen Brief geschickt zum damaligen Kaiser und hat ihm aufgefordert, den Islam anzunehmen. Und er hat es abgelehnt. Und er hat den Brief genommen und hat ihn zerrissen, zerstückelt, den Brief. Und da hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, er hat meinen Brief zerrissen, zerstückelt, möge Allah sein Reich auch zerstückeln. Und wo ist er heute? Weg. Sein Reich gibt es auch nicht. Und deswegen, aber warum habe ich diese Sache überhaupt erwähnt? Weil es auch wieder eine wichtige religiöse Angelegenheit, die inshallah für die meisten von uns Selbstverständlichkeiten sind. Aber die Angelegenheit ist, wenn du einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam liest. Und dieser Hadith berichtet dir etwas über Al-Ghaib. Al-Ghaib ist das Verborgene. Egal was ist. Alles Paradies, die Hölle, der Tag der Auferstehung, egal was, was du nicht sehen kannst. Die Djinn, die Engel. Dann ist es ein Aspekt der Aqidah, oder nicht? Manche Leute sagen, nein. Wenn es nur ein Hadith gibt über diese Sache, dann glaube ich die Sache nicht. Jeder von uns, der das zum ersten Mal hört, der verwundert sich natürlich. Aber solche Leute gibt es, die sagen, nee, ich glaube das erst, wenn es viele Hadithe diesbezüglich gibt. Ja, aber das ist falsch. Das ist ein Ijma', der uns vorausgegangen, rechtschaffenen Menschen, dass sie gehandelt haben nach Hadithen, auch wenn es nur einen einzigen in Bezug auf ein bestimmtes Thema gibt. Denn wo ist denn der Unterschied, bitteschön, ob du einen Hadith hast, einen einzigen, über zum Beispiel den Glauben an die Engel zum Beispiel. Angenommen, das Beispiel natürlich nicht, ja, aber angenommen, du hast nur einen Hadith über die Engel. Du glaubst daran. Jetzt hast du einen einzigen Hadith über das Gebet. Wie du im Gebet zum Beispiel deine Hände legen sollst, während du stehst. Wo ist der Unterschied? Das eine sagen sie, machen wir, das andere machen wir nicht. Warum? Machst du deine Hände etwa im Gebet nicht übereinander, weil du daran glaubst, dass das die Sünde des Propheten ist? Natürlich. Also wieso, wenn es um eine andere Angelegenheit geht, um eine nicht praktische, sondern sagen wir mal vielleicht theoretische oder eine Iman-Angelegenheit, dann glaubst du nicht mehr warum. Obwohl du verpflichtet bist, weil wenn er kein Frevler ist, bist du verpflichtet anzunehmen, was er berichtet, solange das natürlich nicht etwas anderem, was bestätigt ist und authentischer ist, widerspricht. Wenn wir natürlich bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dann ist die gesamte Religion damit beinhaltet. Dann bezeugen wir, dann gehört zum Islam das Verrichten des Gebetes und die Entrichtung der Zakah. Die Entrichtung des Gebetes ist mit Sicherheit von diesen praktischen Ibadat als erste erwähnt, haben wir gesagt, damals schon beim Hadith al-Mu'adh, Wallahu a'lam, weil das Gebet ist Voraussetzung für die Gültigkeit aller anderen Taten. Weil eine Person als erste, wenn du zur Rechenschaft gezogen wirst, Yawm al-Qiyamah, du alleine, wenn du dir alleine abgerechnet wird, ist dein Gebet. Der Prophet Sa'ad sagte, wenn das Gebet in Ordnung war, wenn du deine Gebete verrichtet hast, die fünf zur richtigen Zeit und wie der Prophet sie vorgemacht hat, dann werden deine anderen Taten auch in Ordnung sein. Wenn du schon bei diesen fünf Gebeten Probleme hast und sie nicht verrichtest, so wie Allah es dir vorgeschrieben hat, dann werden alle anderen Taten auch nicht in Ordnung sein. Automatisch. Das heißt, Allah schaut nicht einmal auf die anderen Taten, wenn du deine Gebete nicht verrichtest. Hast du, und Allah ist gerecht, Alhamdulillah, wenn du zum Beispiel bei den Pflichtgebeten Probleme hattest und deine Pflichtgebete, dann wird geschaut. Hast du freiwillige Gebete gemacht, die diese Lücken ersetzen können? Dann die Zakah. Die Zakah, Zakah bedeutet, liebe Geschwister, Zakah bedeutet entweder Reinigung oder Vermehrung. Reinigung, weil es den Körper von Habgier und Sucht und Geiz reinigt. Und Vermehrung, weil es den Besitz vermehrt. Weil du gibst 1 Euro und du bekommst dafür eine gute Tat, nee, sogar 10 gute Taten mindestens, in dir geschrieben. Also vermehrt es deinen Besitz. Weil was willst du mit dem Euro, der keinen Wert mehr hat? Also im Qiyam, der Euro hat keinen Wert mehr. Ja, kann sogar sein, in diesem Leben noch irgendwann mal kann sein, wenn wieder eine Entwertung kommt, kann sein, dass dieses Geld auch wieder keinen Wert mehr hat. Die Entrichtung der Zakat, viele Leute machen die Entrichtung der Zakat im Monat Ramadan. Also ist es ein Thema, worüber man sich durchaus kurz nur ein paar Minuten unterhalten könnte. Die Zakat, liebe Geschwister, ist ein Bestandteil der Religion und ein wesentlicher Bestandteil der Religion und bedeutet, dass du einen Teil deines Vermögens, was du besitzt, abgeben musst. Einen Teil deines Besitzes, was du abgeben musst. Und da wir meistens heutzutage entweder Geld, Bargeld besitzen, damit meine ich natürlich auch elektronisches Geld heutzutage, oder Ware besitzen, können wir uns beschränken auf diese beiden Aspekte. Und wir sagen, wenn eine Person 1 Jahr lang viel Geld gehabt hat, wie viel Geld ist das? Das ist ein bestimmter Betrag, der variiert mit dem Goldpreis. Ungefähr 85 Gramm Gold. Wenn du also guckst, was Gold kostet und dann weißt du, was 85 Gramm sind. Und dann schaust du, ob dein Vermögen ein Mondjahr lang über diesen Wert gewesen ist. Angenommen, kommt raus 1500 Euro. Ja? Dann schaust du, ob dein Vermögen 1 Jahr lang über diesen Betrag war. Und dann musst du Zakat bezahlen. Und wie viel Zakat musst du zahlen? Die Gelehrten sagen, es ist das Viertel eines Zehntels. Das Viertel eines Zehntels. Das Zehnte, ein Zehntel ist 0,1. Und, also von 1, von 1, 100%. Ja, dann ist 0,1 und dann ein Viertel davon ist 0,1 und dann 0,025. Also 2,5%. 2,5%, wenn es um Gold, Silber, Euro, Cent geht. Deine Ware ebenfalls. Du hast zum Beispiel Geld investiert in irgendeine Ware. Und diese Ware willst du verkaufen. Dann sagen auch die meisten Gelehrten, dann musst du auch dafür Zakat bezahlen, indem du schaust, was ist der Verkaufswert von deiner Ware und musst du dann dementsprechend vom Bargeld hergehen. Nicht von der Ware, sondern vom Bargeld. Weil der arme Mensch will vielleicht kein Klopapier haben oder Tinte oder was auch immer du verkaufst. Sondern du gibst dann eben dein Bargeld her. Auch wenn du Aktien hast, guckst du nach. Wenn du Gold hast, guckst du nach. Wenn Leute Schulden haben bei dir, dann musst du gucken, bist du imstande, dieses Geld wieder zu bekommen oder nicht. Kann man vielleicht mal detaillierter im Zakat-Buch nachschauen. Aber muss man sich dringend darum kümmern. Weil die armen Menschen, ihnen gehört das Geld. Und das darfst du ihnen nicht wegnehmen. Und es gibt also, große Belohnung für den, der die Zakat bezahlt. Und dementsprechend große Bestrafung für denjenigen, der sich die Zakat nicht hergibt oder sich nicht kümmert um seine Zakat. Und die Zakat ist nur einmal im Jahr zu entrichten. Und deswegen ist es verdient, das besondere Aufmerksamkeit, dass man auch wirklich sich hinsetzt und rechnet. Und dann, wenn man einen Betrag ausgerechnet hat, dass man vielleicht, um sicher zu gehen, ein bisschen mehr ausgibt und dann, dass man sich kümmert, wem man das gibt, rechtzeitig, nicht am Zakat-Zahltag sagen, jetzt muss ich suchen, ich habe keinen. Man kann das vorher machen, damit die Zakat wirklich am richtigen Tag auch ankommt. Viele Leute geben die Zakat im Ramadan. Muss man die Zakat im Ramadan geben? Nein. Muss man überhaupt nicht. Und es gibt einen Daif-Hadith, wo besagt, dass ein Fard, oder ich glaube, das ist sogar Munkar, ein Fard, wenn man das im Ramadan macht, dann zählt das so wie 70 Fard. Vielleicht ist das der Grund, warum manche Leute die Zakat im Ramadan hergeben. Oder weil es einfach zu merken ist, Allahu a'lam. Deswegen die Zakat ist eine wichtige Angelegenheit und muss man sich dringend darum kümmern, dass man das auch richtig berechnet. Dann die, er sagte der Ibn Umar in diesem Hadith, wa hajjul bayt, um das Pilgern zum Hause. Gemeint ist zur Kaaba. Die Hajj, die im 12. Monat vollzogen wird. 12. Monat natürlich Dhul-Hijjah ist genannt. Also nach dem Mondkalender. Der Hajj einmal im Leben ist es Pflicht für jeden Menschen, der dazu gesundheitlich und finanziell in der Lage ist, sie einmal in seinem Leben zu vollziehen. Dann das Fasten im Monat Ramadan, Sawmu Ramadan. Wir befinden uns heute im Monat Sha'ban, wie gesagt, heute ist ungefähr der 4. Sha'ban. Und wer ist es? In einem Monat Ramadan. Und noch einmal vielleicht, ich weiß nicht, ob jeder bei der heutigen Khutbah anwesend war, aber noch einmal daran erinnern, dass der Monat Sha'ban ist ein Monat, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viel gefastet hat, dass man fast gesagt hat, dass er den ganzen Monat gefastet hat. Und da hat alaihi sallallahu wasallam, wie heißt es, zu manchen Zeiten so viel gefastet, dass man gedacht hat, er bricht sein Fasten nie. Und zu manchen Zeiten hat er so wenig gefastet, dass man gedacht hat, er fastet ja nie. Insofern, aber dieser Monat Sha'ban ist ein Monat, in dem man sich auf den Ramadan vorbereiten kann, sehr gut. Und wie manche Gelehrte gesagt haben, sinngemäß, wenn man im Sha'ban, wie heißt es, sät, die haben es ein bisschen anders gesagt, aber ich mache das so, weil unser Monat Rajab ist schon vorbei. Wenn wir im Sha'ban säen, dann können wir im Monat Ramadan das bewässern, wie gesagt, und dann können wir im Shawwal zum Eid-Gebet ernten, was wir gepflanzt haben. In diesem Hadith ist vielleicht euch aufgefallen, dass die Reihenfolge anders ist, als wir sie kennen. Die Reihenfolge in diesem Hadith lautet: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, das Gebet, die Zakat, die Hajj und dann Ramadan. Meistens lernen wir, sagen wir, die Hajj als letztes. Und also die letzten beiden verdreht. Das ist die Version in Sahih al-Bukhari, wie sie dort überliefert ist. Aber das hat al-Bukhari rahimahullah ta'ala dazu gebracht, dass er auch in seinem Sahih-Werk erst das Hajj-Kapitel erwähnt und danach das Fasten-Kapitel erwähnt. Ja, weil der Prophet in diesem Hadith die Reihenfolge so erwähnt hat. Offensichtlich ist dies aber eine Sache, die einer der Überlieferer gedreht hat. Und dass die Reihenfolge doch so ist, dass erst das Gebet, dann die Zakat, dann das Fasten und dann das Pilgern zum Hause Allahs. Warum? Weil in Sahih Muslim hat einer, der den Hadith von Abdullah ibn Umar gehört hat und dann nachgesprochen hat, um es sozusagen direkt auswendig zu lernen, dann hat er beim Wiederholen gesagt, أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. زكت حج als viertes und dann fasten mit Ramadan als fünftes, okay? Und dann sagte Abdullah Umar, nein, erst fast und danach die Hajj. Und dann sagte er, so habe ich es vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Insofern ist die Reihenfolge, das ist die Reihenfolge. Und da sieht man, dass die Sahaba radiallahu anhum sogar die Reihenfolge der Sachen sich so gemerkt haben, weil es gibt eine Weisheit. Und jeder von uns weiß, dass, wie wir damals auf dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal gesprochen haben, radiallahu anhu, da haben wir auch gesehen, dass die Reihenfolge eine sehr weise Reihenfolge ist und nicht irgendwie von ungefähr kommt. Sondern die Reihenfolge ist, wie wir gesagt haben, die Shahada, Bedingung für alles, sonst wird eh nicht gleich. Denn das Gebet, die erste und wichtigste Säule, und die wird fünfmal pro Tag umgesetzt. Dann haben wir gesagt, dann kommt die Zakat. Zakat nur einmal im Jahr. Aber vor dem Fasten. Fasten ist auch nur einmal im Jahr. Aber warum? Natürlich, weil Allah das im Koran so gesagt hat, das Fasten des Gebets dann erwähnt hat. Aber weil die Zakat, liebe Geschwister, ist insofern wertvoller als das Fasten, weil die Zakat, der Nutzen davon ist nicht nur auf dich selbst beschränkt, sondern der Nutzen ist auch auf andere sozusagen übertragen. Und deswegen prinzipiell, wenn du bei einer freiwilligen Tat nicht weißt, was du machen sollst, sollst du diese freiwillige Tat machen oder diese freiwillige Tat machen. Und bei der einen ist es so, dass es für dich selbst beschränkt, auf dich selbst beschränkt. Und wie gesagt, noch einmal, die Bedingung ist, du weißt nicht, was du von den beiden machen kannst. Du kannst nur eine von den beiden machen, du kannst nicht beides machen. Dann sagen wir, mach diejenige Tat, wo der Nutzen auf andere übertragen wird. Wo Nutzen auf andere übertragen wird. Dann kommt das Fasten einmal im Jahr und dann kommt die Hajj einmal im Leben. Nur einmal im Leben. Ist zwar jedes Jahr kannst du es machen, aber sie ist nicht jedes Jahr Pflicht. Und das Fasten ist jedes Jahr Pflicht. Ist nicht das Gleiche. Die Hajj kannst du jedes Mal machen, aber es ist nicht jedes Jahr Pflicht. Dass wenn du Hajj das erste Mal gemacht hast, ist nicht so wie das zweite, das dritte und das vierte Mal. Das sind dann Freiwillige, Gottesdienst verrichtet. Machen wir an dieser Stelle Stopp mit dem Hadith und beim nächsten Mal, inshallah, machen wir einen sehr wichtigen Hadith in Bezug auf Qada und Al-Qadr von Abdullah bin Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, wo es um das Embryo des Menschen geht, seine Phasen der Schöpfung. Das ist dann der vierte Hadith beim nächsten Mal. Barakallahu fiikum, machen wir kurz Pause, wenn Sie nach interessieren.